Viertes Kapitel. Die Schifferkiste. Natürlich erzählte ich meiner Mutter sofort alles, was ich wusste und was ich ihr vielleicht schon längst hätte erzählen sollen. Wir erkannten sogleich, dass wir uns in einer schwierigen und gefährlichen Lage befanden. Ein Teil von dem Gelde des Kapitäns, wenn er überhaupt welches hatte, gehörte ohne Zweifel uns. Aber es war nicht wahrscheinlich, dass unseres Kapitäns Schiffskumpane, von denen ich zwei Musterexemplare gesehen hatte, den schwarzen Hund und den blinden Bettler, geneigt sein würden, ihre Beute herauszugeben, um damit die Schulden des Toten zu bezahlen. Wenn ich den Befehl des Kapitäns befolgt hätte, mich sofort auf ein Pferd gesetzt und Dr. Livesey geholt hätte, so wäre meine Mutter allein und ohne Schutz geblieben, daran war natürlich nicht zu denken. Ebenso unmöglich erschien es uns beiden, noch viel länger im Hause zu bleiben. Wir erschraken, wenn nur eine Kohle in der Küche raschelte, ja, sogar vor dem Ticken der Wanduhr. Unsere Ohren glaubten, in der Nachbarschaft Schritte zu hören, die sich unserem Hause näherten. Auf dem Fußboden der Schenkstube lag der Leichnam des Kapitäns, und um ihn schwebte gewissermaßen die Gestalt des abscheulichen blinden Bettlers, der jeden Augenblick zurückkehren konnte. Fortwährend sträubten sich die Haare auf meinem Kopfe, und ich bekam eine Gänsehaut, wie man zu sagen pflegt. Jedenfalls mussten wir schnell zu irgendeinem Entschluss kommen, und am Ende hielten wir es für das Beste, beide miteinander das Haus zu verlassen und im nahen Dorfe Hilfe zu suchen. Gesagt, getan, mit bloßen Köpfen liefen wir sofort in die Dämmerung hinaus und in den kalten Nebel hinein. Das Dörfchen lag nur wenige hundert Schritte von unserem Hause entfernt, obwohl man es vom Admiral Benbow aus nicht sehen konnte, denn es lag am anderen Ufer der nächsten Bucht. Besonders ermutigte mich der Gedanke, dass das Dorf in entgegengesetzter Richtung zu der lag, aus welcher der Blinde gekommen und wohin er vermutlich zurückgekehrt war. Wir waren nur wenige Minuten auf der Straße, obwohl wir einige Male stehen blieben, um eng aneinander geschmiegt zu lauschen. Aber es war nichts Ungewöhnliches zu hören, nichts als das leise Plätschern der Wellen und das Krächzen der Krähen im Walde. Die Lichter waren schon angezündet, als wir das Dorf erreichten, und ich werde niemals vergessen, wie froh es mich machte, den gelben Schein in Türen und Fenstern zu sehen. Leider stellte sich heraus, dass wir dort keine Hilfe bekommen konnten. Man sollte meinen, die Leute hätten sich vor sich selber schämen müssen, aber es ist Tatsache. Keine Seele wollte mit uns nach dem Admiral Benbow zurückgehen. Je mehr wir von unseren Sorgen sprachen, desto fester klammerten sie sich an das Obdach ihrer Häuser. Männer sowohl wie Frauen und Kinder. Der Name des Kapitäns Flint, den ich früher niemals gehört hatte, war vielen von den Leuten gut genug bekannt und jagte ihnen große Furcht ein. Einige von den Männern, die jenseits unseres Hauses auf den Feldern gearbeitet hatten, erinnerten sich außerdem, verschiedene Fremde auf der Landstraße gesehen zu haben. Sie hatten sie für Schmuggler gehalten und waren deshalb aus Vorsicht nach Hause gegangen. Einer von ihnen hatte sogar einen kleinen Küstenschoner in der Bucht Kitzhole gesehen. Der bloße Gedanke, dass Kumpane von Kapitän Flint in der Nähe wären, genügte, sie auf den Tod zu erschrecken. Kurz und gut, es waren zwar mehrere gern bereit, zum Dr. Livesey zu reiten, dessen Haus in einer anderen Richtung lag, aber keiner wollte uns helfen, unser Haus zu verteidigen. Man sagt, Feigheit sei ansteckend. Andererseits ist es aber auch wahr, dass Zureden manchmal hilft. Darum hielt meine Mutter eine Ansprache an sie, als jeder sein Sprüchlein gesagt hatte. Sie erklärte, sie wolle kein Geld verlieren, da es ihrem vaterlosen Knaben gehöre. »Wenn keiner von euch den Mut hat«, sagte sie, »so haben Jim und ich ihn. Wir gehen wieder dahin, von wo wir gekommen sind. Und mögt ihr großen, waschlappigen, ängstlichen Männer euch schämen. Die Kiste wollen wir öffnen, und wenn's uns das Leben kosten sollte. Und wenn ihr so gut sein wollt, Frau Crossley, so gebt mir euren Sack da, damit ich unser Geld hineintun kann, das uns von Rechts wegen gehört.« Natürlich, sagte ich, ich wolle mit meiner Mutter gehen, und natürlich erhoben sie alle ein lautes Geschrei über unsere Tollkühnheit. Aber das Ende vom Liede war, dass trotz alledem kein Mann uns begleiten wollte.